Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 47 des Gabelbissen Podcast. Mit der heutigen Folge werde ich eine kleine neue Serie einläuten. Und zwar wisst ihr ja, Österreich ist ja nicht nur für wirklich sehr, sehr gutes Essen bekannt, sondern Österreich ist auch ein international sehr geschätztes Weinland. Unsere Weine werden, wie gesagt, international exportiert und werden eigentlich immer hoch geschätzt. Anfangs dachte ich mir, mache ich eine Folge mal über österreichischen Wein. Ja, aber irgendwie ist das Ganze dann doch ein sehr, sehr umfangreiches Thema, wo man einfach viel drüber sprechen kann. Und so habe ich mir gedacht, ich teile das Ganze einfach in mehrere Folgen auf. So kann ich euch dann die Entstehung des Weins genauer erklären. Ich kann auf die typisch klassisch österreichischen Sorten schöner eingehen. Das können wir uns einfach in dem Rahmen viel, viel schöner anschauen. Und ich denke, da haben wir alle mehr davon, als wenn es eine ewig lang dauernde Folge geben würde. Also sprach in der Liga der drei Vogonen, falls die vor euch jemand kennen sollte. Bevor wir uns jedoch mit den speziellen Rebsorten beschäftigen, widmen wir uns mal eher dem allgemeinen Thema. Und zwar, wie kommt denn eigentlich die Traube in die Flasche rein und was macht eigentlich den Wein? Welche Stadien durchlebt die Traube etc.? Drum fangen wir heute an mit Weiniges vom Stock zum Sturm. Bevor wir uns mal mit dem Wein an sich beschäftigen, schauen wir uns mal an, wo kommt der eigentlich her? Der Weinstock selbst, so geht die Wissenschaft aus, ist bereits 80 Millionen Jahre alt. Also damals gab es schon den wilden Wein, nicht zu vergleichen mit dem heutigen wilden Wein. Kultiviert ja auch, hat es logischerweise derzeit noch niemand. Man geht aus, oder man vermutet, dass bereits 8000 Jahre vor Beginn unserer jetzigen Zeitrechnung die Menschen Wein mehr oder weniger kultiviert haben. Und wir wissen, der Mensch war ja früher ein Wandervolk und wenn man nicht sesshaft war, konnte man die Trauben nicht zur gegebenen Zeit ernten, also somit konnte man auch nicht wirklich Wein machen. Das ist quasi wie beim Bier. Das Bier konnte auch erst richtig kultiviert und gemacht werden, wie der Mensch sesshaft wurde. Dann so richtig nachweisbar, dass Wein kultiviert gekeltert wurde, ist so circa 5000 von unserer Zeitrechnung. Da gibt es nämlich Funde im Gebiet des heutigen Georgiens bzw. im südlichen Irak, wo man sehen kann oder daran erkennen kann, dass der Mensch zu der Zeit schon mit der Weinpflanze etwas gemacht hat. Es gibt auf dem Gebiet des heutigen Irans zwar einen Fund einer alten Presse, man datiert die so circa 7400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, doch bei der ist man sich nicht wirklich sicher, ob die damals schon zum Weinkeltern, also zum Traubenkeltern genommen wurde oder nicht. Wie gesagt, so man geht davon aus, 5000 vor unserer Zeit wurde bereits Wein gekeltert. So, aber jetzt würde ich vorschlagen, machen wir mal einen unter Anführungszeichen kleinen Zeitsprung. Und zwar springen wir in die Zeit der Römer. Zu jener Zeit war ja der Wein schon sehr bekannt, die Griechen kannten ihn, die Ägypter kannten ihn. Aber die Römer hatten eins, und zwar brachten sie die Technik nach ganz Europa. Wir wissen ja, Römer haben Feldzüge gemacht, haben große Teile von Europa erobert, haben, wie soll man sagen, das Ganze zivilisiert, haben die Technik, die sie ja entwickelt haben, und die war für damalige Zeit schon sehr hoch entwickelt, haben sie einfach verbreitet. Ja, und so kam auch eben die Technik nach Österreich. Die Kelten waren zwar auch in der Lage, Wein zu keltern, die Römer hingegen haben die Technik aber intensivieren können, verfeinern können, haben das Ganze einfach produktiver gestaltet. Wie bereits erwähnt, es galt mehr oder weniger als ein Getränk der Götter. Die Römer kannten ja ihren eigenen Weingott, Gott Bacchus. Die Griechen zum Beispiel hatten ihren Dionysus. Wein wurde immer mehr verbreitet und mit der Entdeckung Amerikas wurde jedoch ein großer Feind eingeschleppt. Und zwar hat man zu jener Zeit zu Versuchszwecken europäische Weinstöcke mit nach Amerika genommen und auch welche von Amerika nach Europa zurück. Ja, und da ist es passiert. Da hat man die Reblaus eingeschleppt. Die amerikanischen Weinstöcke hatten mit diesem natürlichen Feind überhaupt kein Problem, die waren mehr oder weniger resistent. Die europäischen jedoch nicht, und das war das Malheur. Es wurden durch die Einschleppung der Reblaus ganze Sorten zerstört, Weingebiete, Weinberge wurden unbrauchbar gemacht. Ja, und da war guter Rat teuer. Es musste raschestmöglich eine Lösung gefunden werden, um den europäischen Wein zu erhalten. Die Lösung war die sogenannte Unterwurzelung. Das kann man sich so vorstellen. Man muss zunächst einen amerikanischen Weinstock nehmen. Genauer gesagt nimmt man von dem den Wurzelstock plus den Hauptstamm. Und das wird dann mit europäischen Zweigen veredelt. Wir kennen das Ganze vielleicht vom Obstbau, da werden ja Äpfelbäume auch mit dieser Art und Weise gekreuzt und veredelt. Und das hat eben so weit gebracht, dass auch die europäischen Stöcke gegen die Reblaus immun waren. Also die Reblaus konnte ihnen nicht mehr so viel anhaben. Einige ganz, ganz wenige Stöcke haben jedoch überlebt. Es gibt somit noch einige wenige, die noch die traditionelle, die klassische europäische Wurzel haben. Jetzt hat man ein ganz großes Problem gelöst. Tja, und wie es oft so ist, hat man eins gelöst, kommen die nächsten Probleme. Und das waren der Erste und der Zweite Weltkrieg. Die haben den Weinanbau natürlich in ganz Europa extrem geschwächt. Klar, wer wollte denn nach dem Krieg schon so ein Luxusgut wie Wein kaufen? Das war ja einfach unleistbar, da war anderes wichtiger. Ja, aber trotzdem mit der Zeit hat sich das Ganze wieder schön erholt, der Markt kam wieder so in den Fluss hinein und dann Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre gab es in Österreich und auch in Teilen von Deutschland den nächsten Herbenrückschlag. Und der ist bekannt unter dem Glykolskandal. Und zwar, was war das? Billige und schlechte Weine wurden mit Glykol gesüßt und geschmacksverstärkt. Und zwar hat man damals das Diethylenglykol verwendet. Das war auch ein Frostschutzmittel. Und das war eigentlich verboten, denn das Glykol ist gesundheitlich nicht gerade förderlich, sondern, ja, wie soll man sagen, eher schädlich. Man, die genauen Folgen der damaligen Weine, was die Menschen hatten, sind leider unbekannt. Das kann man nicht sagen. Aber was definitiv ist, durch diesen Skandal kam die österreichische Weinproduktion so gut wie zum Erliegen. Es wurden zwar in einigen Ländern nur bestimmte Sorten vom Markt genommen, doch in vielen Ländern hat man generell die österreichischen Weine von der Karte gestrichen. Ja, aber das hatte ein Positives auch zur Folge. Und zwar hat es in Österreich das strengste Weingesetz der Welt gebracht. Kein Gesetz schreibt so streng vor, wie Wein zu kältern ist, was in Wein rein darf und was nicht. Heute führt sie mit Österreich weltweit beliebte und extrem hochqualitative Weine, die wirklich überall hin exportiert werden. Österreich ist ja ein nicht allzu großes Land, jetzt im europäischen Vergleich. Und der Wein wird aufgrund der Alpen primär in Ostösterreich kultiviert. Man, natürlich gibt es auch im alpenländischen Bereich einige Weinfelder, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Hauptanbaugebiet ist Österreich. Und da haben wir so circa 45.633 Hektar Weinbaufläche. Ja, und die teilt sich dann auf in die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Wien. Wien, das ist, finde ich, ein ganz interessanter Fakt, ist die einzige Großstadt der Welt, die größere Mengen an Wein produziert. Man, es gibt viele Großstädte, die können, haben auch Rebflächen, produzieren Wein, doch da ist es hauptsächlich für den Eigenbedarf. Wien hingegen verfügt über so viel Rebflächen, dass man auch den Wein verkaufen kann. Ja, und innerhalb der bereits genannten Bundesländer gibt es dann wieder bestimmte Gebiete. Zum Beispiel in Niederösterreich, da haben wir die Wachau, das Kremstal oder das Kamptal als bekannte Weingegenden. Man gibt natürlich noch mehr. In Burgenland als Beispiele wären zum Beispiel das Gebiet Neusiedlersee, das Südburgenland oder auch das Neusiedler Hügelland. Das waren, wie gesagt, nur ein paar Beispiele der Weinregionen. Wenn ihr eine detaillierte Liste sehen wollt, dann schaut bitte in die Shownotes, da habe ich euch das zusammengeschrieben. Die Gebiete unterscheiden sich ja auf der einen Seite im Klima und auf der anderen Seite auch im Boden. Und durch diese zwei Faktoren können entweder spezielle Weinsorten kultiviert werden, die eben nur unter diesen Bedingungen wachsen. Da haben wir zum Beispiel im Mittelburgenland, in der Region Luzwansburg, das ist bekannt auch als das Blaufränkischland. Dort passen Klima und Boden einfach wunderbar für den Blaufränkischen. Aber es werden auch, ich sage mal, allgemeine Sorten wie Grüner Veltliner in Österreich kultiviert und eben in den speziellen Gebieten. Und da haben wir es dann eben, dass diese beiden genannten Faktoren sich auf den Geschmack der Traube und in weiterer Folge auch auf den Wein auswirken. Nur so ein kleines Beispiel, zum Beispiel Grüner Veltliner. Einer aus dem Weinviertel wird immer herber schmecken als ein Grüner Veltliner, der im Burgenland kultiviert wurde. Das hängt zum Beispiel mit den Sonnenstunden zusammen. Da können im Burgenland die Trauben mehr Zucker ausbilden, dadurch habe ich einen lieblicheren Wein. Natürlich hängt es auch immer von der Hand des Winzers ab, aber ein Weinviertler Winzer wird nie so einen süßen Wein machen können oder so einfach so einen süßen Wein machen können wie einer aus dem Burgenland. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Weinproduktion über. Das Ganze beginnt natürlich mal mit der Weinlese und das ist abhängig von der jeweiligen Saison. Wie viele Regentage hat es gegeben, wie viele Sonnenstunden etc. So circa kann man sagen, die Weinlese beginnt so um den August herum. Die Trauben werden nach wie vor per Hand geerntet, danach werden sie gekeltert. Keltern ist übrigens der Ausdruck fürs Pressen. Ja, und dann erhält man schon das erste Produkt von den Weintrauben, und zwar den Traubenmost. Dieser Begriff, nur so nebenbei angemerkt, leitet sich vom lateinischen Mustum ab und das bedeutet übersetzt sowas wie junger Wein. Beim Most unterscheidet man übrigens zwischen zwei Varianten. Da haben wir zunächst den süßen und den sauren Most. Der süße Most ist eher der, den wir bei den Trauben antreffen. Der enthält keinen Alkohol, sprich das ist Traubensaft. Der saure Most, den finden wir hauptsächlich bei Äpfeln und Birnen. Der weist Alkohol auf, den kann man jetzt in gewisser Hinsicht jetzt mit einem Apfelwein vergleichen. Und dem Getränk möchte ich jetzt nicht zu viel Zeit widmen. Da mache ich mal eine eigene Folge über Apfel- und Birnenmost drüber. Kommen wir wieder zurück zu unserem Traubenmost. Wenn wir den haben, wird der Ganze mit Hefe versetzt bzw. die eigene Hefe genutzt, damit die Gärung beginnt. Und abhängig von der Lagerung, wie der Winzer das lagert, ist die Gärung stärker oder schwächer. Jetzt kommen wir in die Phase, wo der Sturm entsteht. Sobald unser Traubenmost ein Alkoholgehalt von mindestens 1% aufweist, spricht man eben vom Sturm. In Deutschland nennt man den Sturm übrigens anders, der Weiß, der Federweißer oder der Federrote. Man kann zum Sturm auch ein angegorener Most sagen. Im Grunde muss man auch noch dazu erwähnen, gibt es den echten Sturm eigentlich nur für wenige Stunden. Den Sturm ist wie gesagt was Angegorenes. Ich habe relativ wenig Alkohol und noch viel Traubensaft, viel Zucker drinnen. Und dadurch, dass der Gärprozess nicht abrupt abgebrochen werden kann, ja, außer ich würde es einfrieren dann schon, aber im flüssigen Zustand kann es nicht abgebrochen werden. Somit schreitet es immer weiter voran, es vergärt immer mehr und dann ist der Sturm relativ bald weg. Ja, aber ich kann nicht nur dieses Edelgetränk innerhalb von 2-3 Stunden haben, ich will das auch länger haben. Und darum kühlen die Winzer das runter. Und das verlangsamt die Gärung. Und somit ist der Sturm für einige Tage genießbar. Wenn man ihn aber noch länger haltbar machen will, dann müsste man das Getränk schwefeln. Und Sturm unterliegt übrigens auch gewissen Regeln, weil man könnte durch die Schwefeltechnik ihn extrem lang haltbar machen, aber Sturm darf nur im Zeitraum August bis maximal Dezember verkauft werden. Kulinarisch ist er übrigens ein wunderbarer Begleiter zu deftigen Breteljausen oder generell zu deftigen heurigen Kost. Sturm selbst gibt es in Weiß und Rot, ist mal grob unterschieden, und man bekommt ihn auch immer in, wie soll man sagen, in sortenreinen Varianten. Da hätte man zum Beispiel den Schilcher Sturm. Schilcher ist ein Wein, der in der Steiermark kultiviert wird. Als Wein ist er nicht mein Fall, aber Der Schilcher Sturm ist meines Erachtens echt schwer zu empfehlen, total toll im Geschmack. Der Sturm selbst ist vom Mouthfeeling TM ein sehr spritziges Getränk. Das kommt daher, da er einen relativ hohen Anteil an Kohlendioxid hat. Er ist sehr süßlich im Geschmack, da die Vergärung noch nicht voll im Gange ist. Und dadurch ist auch der Alkohol kaum zu schmecken. Ja, und das ist sehr, sehr tückisch. Man hat viel Zucker und dadurch geht der Alkohol relativ schnell ins Blut über. In Maßen, nicht in Massen. Genossen ist übrigens Sturm ein sehr gutes Getränk, das sich auch positiv auf unseren Körper auswirkt. Es hat einen extrem hohen Anteil an Vitamin B1 und B2. Das wirkt sich dann gut auf die Haare, Nägel, auf unser Nervensystem und den Stoffwechsel aus. Doch alles, was auch einen Vorteil hat, hat ja auch bekanntlicherweise einen Nachteil. Ja, auf der einen Seite mal der Alkohol, klar, und auf der anderen Seite die Hefekulturen. Und zwar, wenn man Sturm trinkt, das gärt im Magen und Darmtrakt weiter. Ich glaube, ich muss nicht mehr erzählen, man kann sich's vorstellen, das kann durchaus etwas unangenehmere Folgen haben. Ich will das jetzt nicht ausschmücken, das überlasse ich eurer Fantasie. Zum Sturm gibt es übrigens auch noch, ich sag mal, eine kleine Sturmknicke und die möchte ich euch jetzt genauer erklären. Der Weinbau hat ja in Österreich eine lange Tradition. Zum Beispiel ist der 11. November ein Stichtag beim Wein. Das ist nicht nur der Faschingsbeginn, sondern auch der Tag der Weintaufe. Da hat der heilige Martin seinen Festtag. Ist auch gleichzeitig der Landespatron des Burgenlands und da wird zum Beispiel das Martini-Loben gefeiert. Ja, und an jenem Tag wird der Sturm getauft. Ja, und ab dem Zeitpunkt ist es dann ein vollwertiger Wein, ein vollwertiges Getränk. Und bis dahin gibt es einige strenge Regeln zu beachten. Ein Sturm darf man zum Beispiel niemals mit der rechten Hand trinken. Also das Glas nie mit der rechten Hand heben, immer nur mit der linken Hand heben. Wenn man jetzt in geselliger Runde sitzt und anstoßen möchte, was auch nicht erlaubt ist, also mit Sturmgläsern niemals anstoßen. Also wenn man anfangen will zu trinken, sagen wir so, dann sagt man nicht Prost, sondern Mahlzeit. In manchen Gebieten ist auch Krixi-Kraxi üblich. Wäre mir jetzt auch nicht untergekommen. Ich persönlich bin eher derjenige, der es mit Mahlzeit kennt. Also nochmal kurz zusammengefasst. Immer mit der linken Hand nehmen, niemals anstoßen und vorm Trinken Mahlzeit und niemals Prost sagen. Verstößt man gegen eine dieser Regeln, ja, dann sind die anderen Sturmtrinker nicht so erfreut und das kostet einem selbst dann eine weitere Runde Sturm. Ja, eine alte Weisheit besagt übrigens auch, dass pro Lebensjahr, dass ich, wie ich alt bin, ich in der Sturmsaison ein Viertel trinken sollte, weil das bringt Glück. Man, wer will, kann es auf einem Abend machen. Bitte bedenkt aber die Nebenwirkungen, die ich vorher erwähnt habe, aber klassischerweise reicht es, wenn ich in der Saison pro Lebensjahr, das ich bereits habe, ein Viertel Sturm trinke. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp zum Sturm. Wenn ihr den kauft und ihr den im Kühlschrank lagert, verschließt ihn niemals fest. Wegen der Gärung können die Flaschen mehr oder weniger explodieren. Und dann habt ihr diese zuckersüße Mischung im Kühlschrank und das zu reinigen ist nicht so schön, das könnt ihr mir glauben. Darum gibt es bei Sturmflaschen einen speziellen Drehverschluss, der eben die Gärungsgase entweichen lässt. Oder wenn man das nicht hat, reicht es auch vollkommen aus, wenn man einfach ein bisschen Alufolie über den Flaschenverschluss gibt. Das ist einfach nur Schutz vor Tieren, also irgendwelche Insekten, was auch immer die da rein wollen, wenn man es draußen stehen hat. Ja, und das ist eigentlich das Wesentliche vom Sturm. Und was nach dem Sturm kommt, das erzähle ich euch in der nächsten Folge vom Weinigen. Aber bevor die Folge zu Ende ist, gibt es natürlich noch ein Rezept. Ich habe gesagt, Sturm passt wunderbar zu deftigen Speisen. Und darum habe ich mir gedacht, machen wir in der heutigen Folge doch mal einen Kümmelbraten. Für 4 Personen benötigen wir circa 1,2 Kilogramm Bauchfleisch, 1 Esslöffel mehr oder weniger Salz, 1 Esslöffel Kümmel, 4 bis 5 Knoblauchzehen, so circa 400 Milliliter Wasser und eventuell noch Pfeffer. Im ersten Schritt müssen wir die Schwarte nehmen und schneiden die rautenförmig ein. Ein kleiner Tipp, damit ihr euch beim Einschneiden leichter tut, überbrüht es vorher kurz mit Wasser. Wenn man die Schwarte vorher mit Wasser übergießt, tut man sich viel, viel leichter beim Einschneiden. Im nächsten Schritt müssen wir das Fleisch schön mit Salz einreiben und in den Bräter legen. Ja, und dann wird das einfach mal mit Kümmel bestreut und in dieser Art und Weise lassen wir es auf einem normalen Ort rasten. Wer will, kann es im Kühlschrank nehmen, aber die eine Stunde ist auch kein Problem, wenn ich so in der Küche stehen lasse. Ja, und dann können wir mal unseren Backofen auf so circa 160 Grad Ober-Unterhitze aufheizen und wenn er die Temperatur erreicht hat, gießen wir zunächst einmal so circa 125 Milliliter Wasser in unseren Bräter und legen die geschälten Knoblauchzehen hinein. Ja, und dann schieben wir das Ganze auf unterster Schiene ins Backrohr und lassen es da drin mal für so circa 70 Minuten. Nach der Zeit geben wir noch so weitere 125 Milliliter Wasser dazu. Gieß die bitte nicht über die Schwarte, weil da kann es passieren, dass die am Ende dann nicht wirklich knusprig wird. Also wenn du sowas übergießt, niemals mit Wasser übergießen, die Schwarte, weil sonst wird es einfach nur knusprig. Und das wollen wir ja nicht haben. Wenn wir das Wasser hinzugefügt haben, lassen wir es dann für weitere 70 Minuten weiter braten. Nach der Zeit gießen wir das restliche Wasser nochmal hinzu und erhöhen die Temperatur auf 250 Grad Celsius. Ja, und jetzt braten wir das Ganze noch so lange weiter, bis die Schwarte schön bräunlich ist. Das passiert in so circa 10 bis 20 Minuten, würde ich sagen. So, und jetzt könnt ihr entscheiden, wenn ihr den warm essen wollt, lasst ihn nach der Zeit noch für circa 10 Minuten bei geöffnetem Backrohr, ausgeschalteten Backrohr natürlich, rasten. Und danach könnt ihr ihn mit Erdäpfel oder Semmelknödel, mit Krautsalat, Gurkensaat, was auch immer servieren. Wenn ihr es kalt machen wollt, müsst ihr natürlich Fleisch auskühlen lassen und danach in dicke Scheiben schneiden und das Ganze dann mit Bauernbrot, Senf und frischen Krähen servieren. Zusätzlich hat man bei der kalten Variante auch noch ein Bratelfetten fürs Brot dabei. Alles in allem wunderbar deftiges Essen, das einfach perfekt mit einem schönen Viertelsturm harmoniert. Wenn ihr zu den heutigen Themen noch ein paar Fragen habt, zum Beispiel zum Sturm oder zu den Weinbaugebieten in Österreich, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Wie das geht, tja, das erfahrt ihr wie gewohnt im Abspann. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis an alle, die den Gabelbissen zeitnah hören. Jetzt fällt einmal eine Woche aus. Ich bin im Herbsturlaub und danach geht's dann weiter. Und in der Folge, ich kann schon ein bisschen teasern, da entführe ich euch nach Vorarlberg. Da gab es nämlich mal einen Hörerwunsch von Peter und dem möchte ich dann gerne nachkommen. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Sturmtrinken, nicht die drei Regeln vergessen, wünsche euch noch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.